Ich bin in etwas reingeraten, wo ich überhaupt nicht reingehöre. Und schwupp war ich drin. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Tara Human. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Seit vorgestern ist mein Kanal wieder freigeschaltet. Die Abonnentenzahlen steigen jetzt auch wieder. Ich weiß es nicht. Vor meiner Stilllegung war ich irgendwie bei 3.500 Abonnenten. Oder so, Dankeschön fürs Folgen, Teilen, Liken, Kommentieren. Und wenn du den Kanal stilllegst, so meine Recherche jetzt, ist es so, dass diese Abonnentenzahlen automatisch auf Null zurückgehen. Mein Kanal ist jetzt wieder offen und regeneriert sich langsam und stetig. Und ich gehe mal davon aus, dass der ein oder andere jetzt auch noch folgen wird aufgrund einiger anderen Plattformen, Instagram, Facebook. Oder auch die Plattformen, auf denen ich erotischen Content anbiete. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Zeit gehabt, um viel nachzudenken. Ich hatte auch zwischendrin einen Real Talk mit Salami. Ich habe sehr, sehr viele Nachrichten erhalten. Und jetzt kommt's, der absolute Obergau. Ich habe mich für jemanden eingesetzt, der der rechten Szene zugeordnet wird, den ich deshalb irgendwie supportet habe, der einen bestimmten Content anbietet, Entschuldigung, ich bin erkältet, der eventuell recht sein könnte, was ich aber nicht auf dem Schirm hatte und eine gewisse Reichweite hat. Ich habe damals was erkannt und nicht nur ich, sondern ich würde auch mal sagen, ich kann sagen, auch Ronan, was wir unfair fanden und schwuppdiwupp ging von uns auch eine politische Gefahr aus. Man hat quasi mich rechtsextremistisch politisch zugeordnet. Ich kann euch aber alle beruhigen. Ideologisch und politisch gehöre ich in die Mitte. Ich bin genauso orientierungslos wie einige andere auch und auch ein bisschen unzufrieden, wie es im Moment läuft. Aber ich bin nicht euer Feind. Es gab hier Gruppierungen auch außerhalb von YouTube, die dachten, ich würde jetzt durch meine Attraktivität und durch meinen Wachstum, nicht nur hier, auch bei Instagram und wo auch immer, eine Gefahr, eine politische, rechtsextremistische Gefahr für einige sein. Ich distanziere mich vollkommen, überhaupt irgendwo ideologisch, fanatisch dabei zu sein. Weder ganz links noch ganz rechts. Ich habe damals zwar erkannt, dass jemand anderes einen anderen Kollegen kritisiert und dabei vielleicht meines Erachtens nach unfair gehandelt hat. Aber ich wusste gar nicht, wer der andere ist. Ich wusste auch gar nicht, wer dahinter steckt. Ich bin da in was reingetappt, frisch, fröhlich, einfach mal so. Ich bin eine basierte Frau, die jetzt hier und heute sagen kann, mit den Erkenntnissen der letzten Wochen und mit dem, was mir zugetragen wurde, dass ihr mich komplett falsch eingeschätzt habt. Ich bin nämlich gar kein extremer Mensch, ganz im Gegenteil. Gott sei Dank haben das einige erkannt. Es hat ein Salami erkannt. und einige seiner User. Und erst jetzt verstehe ich, was mir Salami in seinem Real Talk damals sagen wollte. Ich hab's nicht verstanden. Ich spreche hier aber alle Menschen an. Alle. Und ich distanziere mich hier in Zukunft irgendeiner politischen Aussage. Egal, ob jetzt sozial, demokratisch oder was auch immer. Ich werde hier auch nie wieder sagen, dass ich Verständnis für irgendwelche Protestwähler habe. Ganz im Gegenteil, ich distanziere mich auch hier nochmal öffentlich irgendeiner rechten Szene oder einer extremistischen Szene allgemein zuzuordnen zu sein. Ja, definitiv, absolut. Ich distanziere mich auch davon, wenn man mich irgendwie in diese Ecke, in diese Schiene schieben will. Es gab Menschen in der Vergangenheit, die mich gerne in diese Schiene schieben wollten, weil sie vielleicht eventuell der Meinung waren, von mir ginge Gefahr aus. Geht aber nicht. Ich gehöre keiner Organisation an, im politischen Sinne überhaupt. Ich bin einfach zur falschen Zeit, am falschen Ort, mit dem falschen Fuß morgens aufgewacht. Und ich hatte nur einen Gerechtigkeitssinn. Und dieser Gerechtigkeitssinn hat damals gesagt, da läuft was schief. Ohne zu wissen, wie groß die Reichweite eines anderen YouTubers ist und was man vielleicht ihm, ich will es einfach mal so sagen, unterstellt oder was vielleicht sogar sein kann. Ich distanziere mich davon. Komplett. Ich bin weder rechtsextrem noch linksextrem. Ich bin basiert genug. Von mir geht keine Gefahr aus, will ich einfach nochmal sagen. Was dann auch noch dazu kommt, ist, dass mir einige geraten haben, dieses Video gar nicht zu machen, weil ich dann wieder irgendwie in so ein Fadenkreuz oder was auch immer kommen werde. Die Verantwortung meines Kanals liegt nämlich trotzdem bei mir und ich bin hier für meinen Kanal zuständig. Ich würde in Zukunft, bevor ich mich irgendwo einmische, erst einmal mich informieren darüber, eventuell wie der andere politisch sich engagiert, weil es mir vor die Füße gefallen ist, auf die Füße gefallen ist. Ich bin politisch gar keine Gefahr für euch. Man hat mich sogar mit einer anderen YouTuberin in Verbindung gebracht. Auch diesbezüglich kann ich mich dazu nicht äußern, weil ich diese Dame nicht kenne. Ich habe mir ein, zwei Videos angeguckt. Es geht um Nina Kirsch. Ich bin aber keine Nina Kirsch. Ich bin eine Tara Human und ich handle hier in keinster Lage politisch. Gar nicht. Von mir geht gar keine Gefahr aus. Und ich möchte mich einfach distanzieren. Politisch distanzieren. Ich finde weder das eine extrem gut, noch das andere extrem gut. Ich bin da in was reingerutscht und habe da vielleicht Leute supportet, so wie ich mir das jetzt vorstellen könnte. Entschuldigung. Nase hochziehen soll sogar gesünder sein. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin total erkältet, aber ich will dieses Video wollte ich heute machen. Es ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich bin so ultra normal. Und ich sage einfach nur meine Meinung. Aber von mir geht keine Gefahr aus. Ich habe nicht gewusst, dass vielleicht ein Maximilian Pütz eher rechts zugeordnet wird. Ich habe es auch nicht gewusst, dass vielleicht ein Störtepriester eher rechts zugeordnet wird. Ich bin da in was reingerutscht. Ich habe mich da, ich habe nur gesehen, hier passiert was. Hier ist eine Kollegin, die einem anderen Kollegen quasi mit einem anderen Kollegen Framing betreibt oder und bin da einfach reingerutscht. Ich habe nicht gewusst, wer Maximilian Pütz ist. Ich weiß es bis heute nicht. Ich kann auch mit diesem Kompakt-TV nichts anfangen. Meine eigene Unwissenheit. Ich weiß noch nicht mal, ob ich sagen soll, ich war naiv, ich war dumm. Nein, ich war einfach nur uninformiert. Und was mir auch noch aufgefallen ist, Feminismus. Das geht raus an ganz viele Feministinnen. Es gibt eine Art von Feminismus, den ich lebe, selbstbestimmt. Und es gibt aber auch eine Art von Feminismus, der darüber hinausgeht, der auch wieder extrem ist. Immer dann, wenn es ideologisch wird, wenn es extrem in die eine Richtung oder in die andere Richtung geht, finde ich bedenklich. Ich bin Feministin, weil ich mir sage, ich brauche nicht unbedingt einen Mann. Ich schaffe vieles alleine. Ich bin für Gleichberechtigung. Ich nutze auch selbstbestimmt meinen Content. Ich bediene erotischen Content, aber auch selbstbestimmt. Ich habe im Highclass Escort-Bereich auch selbstbestimmt mich dafür entschieden, weil ich eine basierte 49-jährige Frau bin. Ich kann aber auch Frauen verstehen, die ich vielleicht triggere, weil ich das mache. Und die vielleicht der Meinung sind, ich würde Männer ausnutzen. Nein, mache ich nicht. Weil es ist eine Illusion, die ich verkaufe. Wenn ich zum Beispiel streame, wenn ich Bilder verkaufe, wenn ich Videos, erotischen Content verkaufe und nein, immer noch nicht mit einem Mann. Entschuldigung. Wenn, dann mit Frauen. Und es ist auch gar nicht so hardcore, wie man sich das vorstellt. Hardcore ist anders. Bediene ich nicht. Ich würde aber nicht sagen, dass ich das vielleicht irgendwann nicht machen würde. Und da ich so transparent das kommuniziere, gibt es auch familiär keine Probleme. Meine Mutter supportet das, meine Eltern stehen hinter mir, mein Ex-Mann, mein Partner, alles sind aufgeklärt. Sogar die Grundschullehrerin. Wir haben vorgearbeitet. Und wer meine Streamings so ein bisschen verfolgt, weiß auch, dass ich immer wieder sage, dass das eine Illusion ist. Und dass ich auch immer wieder sage, dass ich glücklich vergeben bin. Und dass das hier einfach nur eine Fantasie ist. Und so sehe ich das auch. Deshalb nutze ich auch keine Männer aus. Und deshalb mag es vielleicht auch Frauen geben, die sich dadurch getriggert fühlen. Könnte vielleicht sein. Also, ich distanziere mich von allem, was ideologisch und in irgendeiner Form extrem und fanatisch sein könnte. Entweder religiös, politisch oder auch zu erotischem Content und Feminismus. Ich bin in der Mitte. Das ist einfach nur mein eigener Kanal, meine Meinung und von mir geht überhaupt gar keine Gefahr aus. Das war mir jetzt sehr, sehr wichtig, das mitzuteilen. Und ich habe mir auch überlegt, ich werde jetzt die Tage, ich habe einige Videos auf privat geschaltet, die für mich nicht mehr relevant sind, weil diese ganzen Fragmente ergeben jetzt auch einen Sinn. Es ergibt jetzt alles für mich viel mehr Sinn. Jetzt, wo ich Abstand habe, wo ich Kontakt zu einigen Menschen hatte, Austausch stattgefunden hat. Man auch bemerkt hat, dass von mir gar keine Gefahr ausgeht. Alles ergibt irgendwie Sinn. Deshalb gibt es Videos, die ich privatisiert habe. Und ich beginne hier jetzt in den nächsten Wochen meine alten Videos auf narzisstischen Missbrauch, narzisstische Persönlichkeitsstörungen, Wochenbettdepression, Angststörung, Wochenbettdepression, Angststörung, Depressionen allgemein, emotional instabile Persönlichkeitsstörungen und wieder aufzugreifen. Und auch einen Teil meines Modeln. Und was mir noch aufgefallen ist, es gab wohl in Vergangenheit auch Menschen, überwiegend Frauen, die mir unterstellen möchten, dass ich jungen Frauen das verharmlosen möchte. Diese heikle Escort-Geschichte oder diesen erotischen Content. Ich bin 49. Ich bin Mama einer eigenen Tochter. Wenn heute oder morgen es Schaden nehmen würde für mein Kind, wäre ich die Erste, die aufhören würde. Und ich habe nicht nur Verantwortung für meine junge Tochter, sondern für alle Mädchen und Frauen. Und auch eine erwachsene Frau mit Anfang 20, die zu uns in die Agentur kommt, kriegt von mir als Erstes gesagt dazu, du machst nichts, was du nicht machen möchtest. Dein eigener, freier Wille ist das Wichtigste überhaupt. Ich muss aufhören damit. Es ist ja abartig. Es nervt mich ja selbst schon. Und meine Stimme. Selbstbestimmtheit beginnt nämlich auch darin, dass ich als Mama mein Kind und damit meine Tochter auch selbstbestimmt erziehe. Und sie zu nichts zwinge. Und das Gleiche gilt auch für junge Frauen mit Anfang 20. Weil mir sowas auch schon passiert ist. Mir ist mit Anfang 20 passiert, dass ein Mann mich gebucht hatte und er gemeint hat, ja, jetzt entledige dich mal deinen Kleidern und mach mal das und das. Das hat mich traumatisiert damals. Und deshalb ist es meine Verantwortung, in diesem Bereich hinzuhören und auch einem Mädel zu sagen, du hör zu, da war er schon wieder. Geld ist nicht alles. Mach dir lieber Gedanken diesbezüglich, ob du das auch wirklich willst. Und wenn du nur ein bisschen, da war er wieder, nur ein bisschen Unsicherheit verspürst, dann mach es nicht. Ja. Weil es gibt da draußen auch einige sehr, sehr manipulative Menschen, die dann mit solchen Sprüchen kommen, ach Gott, du könntest da jetzt so viel Geld verdienen. Also ich wäre schön blöd, wenn ich das nicht machen würde. Da war er wieder, der Finger. Alle jungen Mädels ab 20 oder je nachdem, die da einsteigen wollen, kriegen von mir als Erstes gesagt, hör zu, mach nichts, was du nicht machen willst. Ich wäre die Letzte, die jemanden dazu führen würde, und überreden würde. Ja, das bin ich mir schuldig, das bin ich meiner Tochter schuldig und das bin ich uns allen Frauen schuldig. Ja, ich glaube, das reicht für heute. Jetzt schone ich meine Stimme und werde vielleicht auch ein bisschen streamen. Aber es ist eine Illusion. Ich mache hier niemandem eine Hoffnung, dass er irgendwann mal mit mir schön essen gehen kann, dass ich die Liebe seines Lebens bin oder. Auch da bin ich sehr ehrlich und transparent. Und drückt mir mal fest die Daumen. Ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben vor 2 Wochen. Und ich habe jetzt noch 1 Semester zum Bachelor. Und ich bin auch ein bisschen früh dran, ich weiß. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe es nicht hingekriegt. Also drückt mir die Daumen. So, und der Rest, der kann diskutieren über andere Dinge, die ich hier jetzt nicht mehr benennen will, was ich auch vorgestern gesagt habe, bei Ronan Asylum. Und nein, er lacht euch nicht aus. Er möchte einfach mit seinem neuen Kanal einige Missstände aufklären und bezieht sich da im Moment auf eine Sache, die ihm eine Herzensangelegenheit wäre, weil man ihn ziemlich stark geframed hat und auch in eine Schublade gesteckt hat, wo er gar nicht reingehört. Wenn man seine Beiträge sich nämlich richtig gut anhört, bei Ronan Dimension weiß man, dass er pro Frauen ist und pro Männer. Wir sind beide nur in was reingerutscht, wo wir gar nicht hingehören. Peace! Bis bald, eure Tara Humann. Und wie gesagt, die alten Videos werde ich neu aufarbeiten zu meinen eigentlichen Themen. Modeln wird auch ein bisschen dazukommen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Teilen, Abonnieren, Kommentieren und Liken. Und wie gesagt, ich bin basiert genug, dass ich sagen kann, dass ich mich zu allem distanziere, was in irgendeiner Form extrem wäre und ideologisch fanatisch. Eure Tara Humann. Bis bald.